Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Affenalarm. Ryder und die Fellfreunde waren zu Besuch bei ihrem Freund Carlos im Dschungel, um nachzusehen, ob alle Affen gesund waren. Und jeder half mit. Vergrößerungsglas. Tracker zum Beispiel untersuchte ein kleines Äffchen, das aber viel lieber mit ihm und der Lupe spielen wollte. Alba Äffchen, Schluss jetzt. Wer von uns soll die Untersuchung machen? Aber das Äffchen war schon weg. Dann fange ich mit dem Röntgenbild von Mara an. Auch Marshall war eifrig bei der Sache. So etwas kannten die Affen aber nicht und hopsten aufgeregt um den kleinen Feuerwehrhund herum. Oh oh, können wir sie irgendwie beruhigen? Ja, einfach am Rücken kratzen. Das mögen Affen nämlich gern. Wenn es weiter nichts war. Greifer! Rückenkratzen klappte mit dem Greifer nämlich besonders gut. Ich glaube, du hast neue Freunde gefunden, Rocky. Ich habe ja auch den weltbesten Rückenkratzer. Die Fellfreunde waren so mit den Äffchen beschäftigt, dass keiner von ihnen den zotteligen Riesenaffen bemerkte, der sich hinter einem Felsen versteckt hatte und sie nicht aus den Augen ließ. Wir waren überall und haben keine Äffchen mehr gefunden. Ich glaube, wir haben schon alle untersucht. Ja, alle bis auf den Zottelaffen. Also, ich weiß nicht. Warte mal, ich höre da etwas in den Bäumen. Aber da war nichts. Falscher Alarm. Das war wohl nur der Wind. Gut, dann können wir unsere Affenpraxis jetzt zumachen. Danke fürs Helfen. Darf Tracker zum Spielen mitkommen? Klar doch. Na dann viel Spaß. Ausgelassen flitzten die Hunde hinüber zum Paw Patroller. Nur Rocky war immer noch mit Rückenkratzen beschäftigt. Rocky, wir fahren nach Hause. Ich muss jetzt los. Bei der nächsten Untersuchung kratze ich dir wieder den Rücken, versprochen. Dann lief auch er die Rampe hinauf und schon war der Paw Patroller unterwegs Richtung Abenteuerbucht. Doch plötzlich spitzte Tracker die Ohren. Was war das? Habt ihr das auch gerade gehört? Nein. Und das jetzt? Das schon. Ja. Was war das, Ryder? Vielleicht waren ein paar Hubbel auf der Straße. Nein, das war der Zottelaffe. Er saß nämlich auf dem Dach, neben einem ganzen Haufen Bananen. Und er kratzte sich die ganze Zeit über am Rücken. Sie erreichten die Abenteuerbucht. Und um zur Zentrale zu kommen, musste der Paw Patroller einmal quer durch die Stadt. Doch als sie am Restaurant von Herrn Pfeffer vorbeikamen, sprang der Zottelaffe plötzlich ab. Und das merkten auch die Fellfreunde. Das muss aber ein Riesenhubbel gewesen sein. Oh ja. Schon komisch. Die Straßen sind ganz schön hubbelig geworden. Die Fellfreunde ahnten ja nicht, dass der Riesenaffe schuld war, der gerade auf dem Dach des Restaurants herumhopste, auf dem ein riesiger Trinkbecher mit Strohhalm angebracht war, an dem man sich prima den Rücken kratzen konnte. So doll, dass der Becher vom Dach fiel. Aufgeregt kam Herr Pfeffer angelaufen. Nicht schon wieder. Ich hab das gerade repariert. Erschrocken rannte der Affe fort, Richtung Rathaus, wo die goldene Statue von Huhn Henrietta stand. Und auch an der konnte er sich sehr gut den Rücken kratzen. Da Das tat der Zottelaffe aber ein bisschen zu doll, sodass die Statue umfiel. Erschrocken sprang er auf das Dach des Rathauses, aus dem in diesem Moment Bürgermeisterin Gutherz trat. Oh, sieh doch nur, Henrietta, was für ein wundervoller Tag in der Abenteuerbucht. Oh. Doch nun entdeckte die Bürgermeisterin erst die heruntergefallene Statue. Wie ist das denn passiert? Und dann den Zottelaffen auf dem Dach, der sich an der Wetterfahne wieder einmal den Rücken kratzte. Was ist das? So einen großen Affen hatte sie noch nie gesehen. Ich muss Ryder anrufen. Der Paw Patroller hielt neben der Einsatzzentrale. Und die Fellfreunde stürmten über die Rampe hinaus. Wer als erster oben ist? Oh oh, alle aufpassen, dass ihr nicht ausrutscht. Achtung, Bananenschein. Augen aufmachen. Das taten auch alle, bis auf Marshall. Nichts passiert. Aber wo kamen diese Bananenschalen denn bloß her? Sehr merkwürdig. Auch auf dem Dach lagen noch viele. Ryder zog sein Pawpad aus der Tasche. Ryder, ich brauche Hilfe. Da ist ein großes, zotteliges... Ein großes, zotteliges was? Ich weiß nicht, am besten du siehst es dir selbst an. Aber der Zottelaffe hopste jetzt vom Dach herunter auf den Boden. Und jetzt fliegt der Zottel auch noch. Oh, komm schnell. Wir sind schon unterwegs. Sie wissen ja, kein Zottel zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Alle flitzten hinüber in die Einsatzzentrale und direkt in den gläsernen Fahrstuhl. Gut, dass mich die Bananenschalen nicht erwischt haben. Ich hab nämlich aufgepasst. Dafür übersah Marshall aber den Eimer hinter sich, fiel hin und kugelte den anderen hinterher. Mit Eimern ist auch nicht zu spaßen. Der Fahrstuhl fuhr los. Und als sie oben ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen mit den Rucksäcken und Helmen. Auch Tracker. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ein zotteliger Riesenaffe treibt sich in der Stadt herum. Wow! Er ist heimlich aus dem Dschungel mitgefahren. Ah, das war es also, was ich gehört habe. Und da sind die Bananenschalen hergekommen. Ja, ganz genau. Wir müssen ihn nach Hause bringen, bevor er noch mehr Affenzirkus macht. Und dafür brauchen wir Rocky. Du packst mit deinem Greifer Bananen auf den Werfer. Dann legst du eine Bananenspur und lockst den Zottelaffen zum Paw Patroller. Rocky rockt! Tracker, wir laden den Werfer auf einen Wagen, den du dann mit deinem Geländewagen ziehst. Aber du musst schön vor dem Zottelaffen bleiben. Dein Supergehör wird dir dabei helfen. Ich bin ganz Ohr. Das kriegen wir hin. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder rutschte die Stange hinunter, die bis zu seinem Quad reichte, und machte es startklar. Rocky und Tracker dagegen nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven, die sie zu den Garagen brachte. Dort schwangen sie sich in ihre Fahrzeuge. Rocky in den Recycling-LKW und Tracker in den Geländewagen. Dann ging es los. Über die Brücke und durch die Straßen der kleinen Stadt, wo Herr Pfeffer gerade einigen Gästen, die vor seinem Restaurant saßen, den Sonnenschirm aufspannte. Bitte schön. Doch da hatte der Affe bereits zugegriffen und Herr Pfeffer fand sich in der Luft wieder. Lass mich runter! Aber der Zottelaffe wollte nicht. Mit dem Stiel des Sonnenschirms konnte er sich nämlich prima genau den Rücken kratzen. Doch jetzt entdeckte der Affe die erschrockenen Gäste und erschrak selber so sehr, dass er den Schirm losließ und dieser mit Herrn Pfeffer durch die Luft geschleudert wurde. Der landete zwar sicher, aber da hatte der Riesenaffe bereits die Bananen vor dem Verkaufsstand entdeckt und ließ es sich schmecken. Jetzt erreichte auch die Paw Patrol das Restaurant. Ryder, das riesige Affentier hat meine Gäste verscheucht. Nur keine Sorge, Herr Pfeffer, ich habe einen Plan. Aber dafür brauche ich ein paar von Ihren Bananen. Nimm dir gerne so viele, wie du willst, wenn euch das hilft. Tracker, schnapp sie dir, bevor er sie alle auffuttert. Mach ich. Ruff, Kabel. Schon hefteten sich die Kabel an die Kiste mit den Bananen und zogen sie weg. Zur Verwunderung des Riesenaffen. Dann befestigten die Fellfreunde die Kiste hinten an Trackers Geländewagen. Nun war Rocky dran. Greifer! Im Nu war auch die Schleuder bereit. Also, jetzt wird es Zeit für die Bananenwurfmaschine. Feuer frei! Tracker lenkte den Geländewagen genau auf den Zottelaffen zu, während Rocky hinter ihm in der Kiste hockte und eine Banane nach der anderen abfeuerte. Warum läuft er nicht hinter den Bananen her? Aber der Affe bewegte sich nicht von der Stelle. Aufgeregt hopste Zottel auf und ab und deutete auf Rockys Greifer. Oh! Ryder verstand als erster. Er möchte, dass du ihm den Rücken mit dem weltbesten Rückenkratzer kratzt, so wie bei Mara. Kein Problem! Der kleine Mischling fuhr den Greifer aus, soweit es ging, und kratzte den Riesenaffen am Rücken. Wow! Der war so begeistert, dass er nach Rocky griff. Rocky, ist alles in Ordnung? Ja, ich hab nur eine Stelle vergessen. So, Zottelaffe, das genügt. Jetzt setz Rocky bitte wieder ab. Schön vorsichtig. Oh oh! Aber da war der Affe schon auf und davon. Hinterher, wir müssen ihn kriegen! Mit einem Satz sprang Ryder auf sein Quad. Und auch Tracker gab Gas. Rubble, Marshall, der Zottelaffe hat Rocky. Er läuft auf die Brücke zu, versperrt auf der anderen Seite den Weg, damit er nicht durchkommt. Und Sky, folgt ihm bitte aus der Luft. Wird gemacht! Fantastisch! Die Fellfreunde hatten die Brücke gerade mit ihren Fahrzeugen versperrt, als der Zottelaffe auch schon angelaufen kam. Gut, geschafft! Hinter sich Ryder und Tracker. Er kann uns nicht weglaufen. Bitte, Zottelaffe, lass Rocky wieder frei! Doch der Affe entdeckte nun neben der Brücke die Flunder, das Schiff von Captain Tollpatsch, und sprang. Sischende Seeschlange, was für ein außerordentlicher, auffälliger Affe! Ha! Schnell einen Stoppschuss von dieser seltenen Spezies schießen. Doch die war schon von Bord gehüpft. So ein Mist. Der Affe kletterte nun mit Rocky in der Pfote aus dem Wasser und die Klippen hinauf, hinter denen die Einsatzzentrale stand. Ryder, der Zottelaffe klettert auf die Zentrale. Er hat Rocky mit auf das Dach genommen. Und das hatte einen guten Grund. Oh, verstehe, ich soll weiterkratzen. Chase, sprich über das Megafon mit Rocky. Das ist ein Fall für Chase. Schnell kam Chase aus der Einsatzzentrale gelaufen. Megafon! Schon war alles bereit. Wie geht es dir da oben, Rocky? Alles in Ordnung. Ich werde nur langsam müde vom Kratzen. Sky, der Zottelaffe steht zu nah am Rand. Scheuch ihn mit deinem Hubschrauber zurück. Wird gemacht. Geh zurück, Zottelaffe. Zurück. Es funktionierte, auch wenn er dabei gegen das Fernrohr stieß, das sich auf dem Dach befand. Zuma, ich habe eine Idee. Beweg das Fernrohr auf und ab. Zuma, im Inneren der Zentrale, lief sofort zu dem unteren Teil des Fernrohres. Alles klar, ich tauch ab und auf und wieder ab. Das Fernrohr bewegte sich hoch und runter und der Zottelaffe kratzte sich genüsslich daran den Rücken. Ja! Dabei ließ er Rocky los. Oh oh. Wie sollte er denn von dem Dach herunterkommen? Tracker, rette ihn mit deinen Kabeln. Ruff! Kabel! Tracker schleuderte seine Kabel zum Dach hinauf, sodass eine Art Seilbahn entstand. Hallo, Rocky! Halt dich fest! Viel Spaß bei der Rutschpartie! Wuhu! Schnell hatten die beiden wieder festen Boden unter den Pfoten. Tracker, das hast du gut gemacht. Sag mal, Rocky, kannst du vielleicht einen Rückenkratzer für den Zottelaffen bauen? Wenn ich ihm dafür nie mehr den Rücken kratzen muss, kriege ich das bestimmt hin. Sofort machte sich Rocky an die Arbeit. Zuma, du kannst jetzt damit aufhören. Also stand das Fernrohr wieder still. Sky, dann bring den Zottelaffen mal runter. Sky nahm eine Bananenstaude an den Haken und flog dicht an den Affen heran. Der wollte sofort zugreifen und so lenkte Sky ihn langsam vom Dach Richtung Boden. Komm zu mir! Und hinüber zum Paw Patroller. Wir laden dich und die Bananen ein und ab nach Hause. Aber der Affe kratzte sich jetzt am Paw Patroller und der begann zu wackeln. Oh oh, es juckt ihn wieder. Ich komme schon. Hier, das habe ich gebastelt, damit du mich nicht vergisst. Begeistert griff der Zottelaffe nach dem Riesengreifer, den Rocky gebaut hatte, und sprang mit ihm auf das Dach des Paw Patrollers. Gern geschehen, Zottelaffe. Alles klar, Robohund. Dann bring den Zottelaffen nach Hause. Erleichtert winkten die Fellfreunde und Ryder dem Riesenaffen nach. Und vergiss nicht, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Uka-Uka-Ruf reicht.